Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 5, erster Teil. Das Geheimnis der Schöpfung. Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Augen hat zu sehen, der sehe, denn siehe, ich will euch ein gar großes Geheimnis enthüllen, damit ihr sehen möget, wie sich euer liebevollster, heiliger Vater euch von Angesicht zu schauen und zu genießen brüderlich gibt. Denn die Kinder müssen eingeweiht sein in die große Haushaltung ihres Vaters von Ewigkeit her. Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit selbst. In der Mitte ihrer Tiefe war ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben selbst in ihr. Aber siehe, ich war blind wie ein Embryo im Mutterleibe. Die Gottheit aber gefiel sich in der Liebe und drängte sich ganz zu ihrer Liebe. Und der Liebe ward es immer heißer und heißer in ihrer Mitte. Und es drängten sich Massen und Massen der Gottheit dahin, und alle Mächte und Kräfte stürmten auf dieselbe los. Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und Toben, und siehe, die Liebe ward geängstigt und gedrückt von allen Seiten, so daß die Liebe bis ins Innerste erbebte. Und die Liebe gewahrte es, und das Rauschen ward zum Tone. Der Ton aber ward in der Liebe zum Worte, und das Wort sprach, es werde Licht. Und da loderte im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe auf, und es ward Licht in allen Räumen der Unendlichkeit. Und Gott sah in sich die große Herrlichkeit seiner Liebe, und die Liebe ward gestärkt mit der Kraft der Gottheit. Und so verband sich die Gottheit mit der Liebe ewiglich, und das Licht ging aus der Wärme hervor. Und siehe, da sah die Liebe alle Herrlichkeiten, deren Zahl kein Ende ist, in der Gottheit. Und die Gottheit sah, wie dieses alles aus der Liebe in sie überging. Und die Liebe sah in der Gottheit ihre Gedanken und fand großes Wohlgefallen an denselben. Da entzündete sich die Liebe von Neuem, und die Kräfte der Gottheit rauschten um sie, und siehe, die Gedanken der Liebe waren selbst Liebe und waren ohne Zahl. Da sah die Gottheit ihre Herrlichkeit, und die Liebe empfand ihre Macht. Und da sprach die Liebe in der Gottheit: Lasset uns die Gedanken der Herrlichkeit festhalten und heraustreten, dass sie frei werden und uns empfinden und sehen, wie wir sie empfinden und sehen, und wir sie empfanden und sahen, ehe noch das Licht ihre Formen erleuchtete. Da ging das Wort in die Gottheit über, und sie ward überall Liebe. Und siehe, da sprach die Gottheit zum ersten Male: Es werde. Und es ward ein Heer der Geister aus Gott frei, deren Zahl kein Ende hat. Und die Liebe sah sich selbst verunendlicht vielfältig und sah ihre unendliche Schönheit vollkommen. Aber alle diese Wesen waren noch nicht lebendig und empfanden noch nicht und sahen noch nicht, denn sie waren noch außer der Liebe in der Gottheit fixierte Formen. Und es dauerte die Liebe, und sie regte sich, und das Regen stieg in der Gottheit empor, und die Gottheit gab ihre Gefangenen der Liebe, und die Liebe durchdrang alles. Und siehe, Da wurden die Formen lebendig und staunten sich an und wärmten sich an den Flammenströmen der göttlichen Liebe und bekamen dadurch selbstständige Bewegung und Regsamkeit. Aber sie erkannten sich noch nicht. Da sprach die Liebe abermals: Lasset uns machen, dass sie sich erkennen, damit sie dann mich und durch mich auch dich erkennen mögen. Da stieg wieder das Wort in der Gottheit empor, und in der Gottheit ertönte das Wort, und das Wort war zum Gesetze. Und das Gesetz war die Liebe und strömte in alle über. Und siehe, da wurden gebildet drei, und aus ihnen ging hervor sieben. Und die drei waren gleich der Liebe, dem Lichte und der Gottheit. Und die sieben waren gleich den sieben Geistern Gottes. Und sie heißen und werden ewig heißen. Erstens, liebet die Liebe. Zweitens, fürchtet die Gottheit, welche tötet, damit ihr nicht getötet werdet. Drittens, die Liebe in euch ist heilig, darum achtet euch untereinander, wie euch die Liebe in der Gottheit achtet und Freude hat an euch. Viertens, jeder ist sein Eigentum und das Eigentum der Liebe Gottes, daher werde keiner dem anderen zum Raube. Fünftens, keiner verdecke je sein Antlitz vor dem anderen, damit der andere nicht wisse, wie die Liebe ist, damit ihr seid wie die Liebe, die euch werden hieß. Sechstens, euer Inneres sei auch euer Äußeres, damit keine falsche Regung in euch entstehe und ihr zugrunde gehet. Siebtes, euer Äußeres sei der getreue Widerschein eures inneren Spiegels, in welchem sich die Liebe der Gottheit beschaut. Sonst wird der innere Spiegel zerbrochen werden und eure Gestalt wird schrecklich werden. Da donnerte die Gottheit in den unendlichen Räumen den Übertretern ein fürchterliches Strafgericht. Und so ward die Anbetung der Gottheit in der allerhöchsten Furcht ihnen geboten. Und es ward ihnen geboten, die Liebe der Liebe. Und sie wurden hinausgestellt in der höchsten Freiheit und konnten tun, was sie wollten. Und nichts soll sie hindern in ihrer Freiheit und bis zur Zeit, da sie sich werden erkannt haben in ihrer Freiheit und ihrer Demut, damit das Gesetz ihr eigenes werde und sie dann vollkommen frei würden. Allein nun erkannten sie sich in ihrer großen Macht und alles überstrahlenden Herrlichkeit und Majestät. Und der oberste der drei, gleich dem Lichte der Gottheit, entzündete sich in seiner Begierde, um sich der Gottheit vollends zu bemächtigen. Durch ihn entzündete sich ein großer Teil der Geister, die durch ihn wurden, und durch sie erbrannte auch die Gottheit in ihrem Grimme gleich den zwei niederen Geistern der drei und schleuderte die böse Rotte in die Tiefe der Tiefe ihres Zornes. Und die zwei und die aus ihnen hervorgingen und die sieben, deren Zahl gerecht war, wurden gefunden in der Treue ihrer Demut und wurden aufgenommen in die Kreise der Macht Gottes. Und die Liebe sah, dass sie rein waren befunden und freute sich in ihrer Vollendung. Und siehe, die Kraft der Gottheit in der Liebe stieg empor, und die Gottheit bewegte sich, und die Geschaffenen nahmen wahr die Bewegung der Gottheit, und die Gottheit bewegte sich zu ihrer Liebe, und den Geschaffenen wurden die Augen eröffnet. und sie sahen zum ersten Male die ewige Liebe. Da staunten die Heere der Zahllosen, und es entstand ein großer Jubel und eine große Freude unter ihnen, denn sie sahen die Macht Gottes in der Liebe und sahen die Liebe in sich und auch die Kraft, die sie werden hieß, und erkannten sich und erkannten die Liebe und erkannten Gott. Nun bewegte sich die Gottheit und die Geschaffenen fürchteten sich vor der Gottheit. Und die Liebe sah ihre Furcht und sah, dass ihre Furcht gerecht war. Und die Furcht ward ihnen zum Gehorsam. Und der Gehorsam war die Demut und die Demut war ihre Liebe. Und die Liebe ward ihr Gesetz und das Gesetz ihre ewige Freiheit. Und die Freiheit ward ihr Leben und das Leben ihre Seligkeit ewiglich. Nun siehe, die ewige Liebe redet sie an, und sie verstanden das Wort. Da lösten sich ihre Zungen, und das erste Wort, das ihren Lippen entschwamm, war Liebe. Und es gefiel der Gottheit der Ton ihrer Rede, und die Gottheit war bewegt durch die Liebe, und die Bewegung formte sich in den Geschaffenen, und die Form wurde zum Tone, und der Ton war das zweite Wort und hieß Gott. Und nun erst waren die Geschaffenen vollendet. Und die Liebe sprach zu den Geschaffenen: Der erste unter euch ging verloren, daher übernehme ich seine Stelle und werde sein unter euch ewiglich. Da lösten sich von Neuem ihre Zungen und ihre Knie beugten sich, und sie beteten die Liebe an. Nun sieh weiter, was alles die Liebe tat, und Gott in der Liebe und die Liebe in Gott. Und es dauerte die Liebe der Verlorenen, aber die Gottheit erbebte in ihrem Grimme, und es ward gehört in allen Räumen der Unendlichkeit Gottes ein großer Donner. Und der Donner drang bis zum Innersten der ewigen Liebe, und die Liebe allein verstand den Donner der Gottheit, und der Donner ward in ihr zum Worte und sprach: Alle Macht sei dir untertan, tue nach deinem Gefallen und sprich: Es werde. Und es wird sein. Und siehe, die Liebe wurde gerührt bis ins Innerste, und es floss die erste Träne aus dem Auge der ewigen Liebe. Und diese Träne floss aus dem Herzen der Gottheit und hieß und heißt und wird ewig heißen die Erbarmung. Diese Träne ward zum großen Gewässer, und das Gewässer ergoss sich in alle Räume der Unendlichkeit und ergoss sich in die Tiefe der Tiefen des Zornes der Gottheit und milderte das Feuer des Grimmes Gottes. Und siehe, der Geist Gottes in seiner Kraft wehte sanft über den Gewässern der Erbarmung. Und die Gewässer teilten sich, und Gott sprach aus seiner Liebe, und seine Liebe war das Wort, und das Wort stieg in die Tiefe der Tiefen und schwebte über den Gewässern, und die Gewässer wurden geschieden wie Tautropfen und wurden verteilt in groß und klein, nach der Zahl der Verlorenen, die kein Ende hat, in alle Räume der Unendlichkeit. Die Fortsetzung dieses Kapitels folgt demnächst.